haben sie den nun schon länger als 200 Jahre dauernden Krieg gewonnen, die Herrschaft, oder nur eine Schlacht? Eine große zwar, eine sehr große sogar, aber die letzte Schlacht? Den Versuch jedenfalls, siegestrunken zu taumeln, geben sie auf. Empfehlen ihren Sängern, den Alten, vor allem aber den vielen Neuen ihnen zugekrochenen, Vorsicht, keine allzu lauten Jubelgesänge. Sie hoffen ja bloß, die Herrschaften endgültig gesiegt zu haben. Zwar nicht verzweifelt, aber doch voll Skepsis. Sie kennen ja ihre eigene Geschichte, die Klügeren unter ihnen zumindest. Und ich sitze am Fluss, zähle die Gefallenen, die vorübertreiben, Krebse in den verschwemmten Bäuchen, die Augen ausgestochen, schwanzlos, skalpiert. Die Rohrdommel brüllt im Schilf. Aber erst wenn der Mond hinter den Schwefelwolken erkennbar und die Stille noch unerträglicher wird, werde ich vielleicht mein Lied über die bleierne Flut schreien.